Wenn das funktionieren soll, dann lass uns jetzt beginnen. Schalt jetzt den Delfingesang an. Es geht los, Kleines. Es ist der Hammer. Es ist schon Folge 30 vom Hai-Alarm-Podcast. Wir sind wie immer für euch dabei. Benny, der skrupellose Aquariumsleiter der Hai-Podcast-Szene. Ach so, jetzt, das schon, ja. Heute geht es um einen ganz besonderen Hai. Und welcher das ist, das erzählen noch wir euch gleich. Wie ich dich nennen soll. Da kam ich unter anderem auf das fünfte Rad am Wagen der Hai-Podcast-Szene, auch als Referenz, weil wir werden später noch drauf kommen, rausgekommen mit ob der fünfte Zählen Kopf denn nun wirklich so relevant ist oder nicht. Oder die anderen vier. Aber ich will ja nichts vorgreifen hier. Ja, so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Naja. Du hattest ja schon im Intro gesagt, Nummer 30. Als wir die 10 hatten, war ich ganz aufgeregt, weil ich dachte, wow, krass, Nummer 10, wir sind jetzt zweistellig. Und ich dachte wirklich so, ich frage mich wirklich, wie lange wir das noch machen, aber es ist kein Ende. Nichts, um Himmels Willen. Ja. Wir sind bei Folge 30, wir sind Leute, inzwischen ja auch bei einem Film. Die den Film noch nicht gesehen haben und da wollen wir zwar Interesse wecken, aber nicht spoilern. Und das ist immer hier so der Anspruch. Es geht immer weiter. Die Leute haben immer noch mehr oder weniger gute Ideen für solche Filme. Nee, richtig. Nee. Ja. Ja. Ja, eben, weil es halt auch ein immer wieder Nachschub gibt an Hai-Filmen. Das ist wirklich beeindruckend. Und vieles davon kommt ja noch nicht mal bei uns an. Also ich habe jetzt heute wieder rumgestöbert, weil ich gedacht habe, guckst du mal nach neuen Startterminen oder sowas und habe also nach wie vor auch nicht den Trailer Park Shark gefunden, der ist noch nicht in Deutschland. Dann habe ich noch irgendwie Sharkenstein bei Amazon Prime gefunden, den gibt es auch nur in der Originalversion. Entschuldigung, ich muss und The Last Shark sagt mir auch überhaupt nichts. Die Qualität hat gerade wieder schwer nachgelassen. Guck mal, jetzt höre ich dich. Also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ja, und, besser. Sorry. Ich glaube, dass auch Sharknado 6 schon besprochene Sache ist. Ich glaube, da greifen wir auch nicht unbedingt vor, dass es da noch eine Fortsetzung geben wird. Nee. Ja, nur zu. Ja. Ja, schön. Ja. Genau. Ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Also es gibt ja immer Leute, die uns mit Tweets und Wortspielen zum Thema Haien versorgen. Zum Beispiel gerade vorhin aktuell jemand, und das ist etwas ein Witz, den man in Schleswig-Holstein noch eher versteht als überall sonst. Von da gewohnt hab, also die Frage war, wie nennt man das, wenn man nicht über einen Haiangriff sprechen darf? Dann nennt man das Hai-Tabu. Ja, witzig. Ja. Hai-Tabu. Warum sind wir da noch nicht drauf gekommen? Das ist in Spuckweite. Siehste. Naja. Ja, das ist ja wirklich direkt nebenan von Hai-Tabu. Ja. Witzig. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, ich fahre relativ regelmäßig da auch dran vorbei und durch und so. Also an den ganzen Schildern. Und noch nie drauf gekommen. Genauso wie ich aber auch jederzeit gerne lieben Besuch bekomme aus Kiel. Fast einen Unfall gebaut. Von Manu und Tom. Und die sich jedes Mal scheckig lachen. Also jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr so die Strecke nach Heide fahren müssen. Aber es gibt zwischen Kiel und Heide ein Restaurant, großartig, das Buntai heißt. Warst du mal in dem Museum? Und das kann man natürlich auch lesen als Buntai. Da gibt's nämlich mir nie aufgefallen. Und irgendwann haben die uns besucht und die haben sich schrecklich gelacht. Die waren also die auch noch Pool, lachend aus dem Auto. Alles außer Heim. Nee, das ist ein wunderbares Bickinger Museum. Also an dieser Stelle war also ein bisschen sich immer noch gefreut über dieses, diesen großartigen Laden. Also das, und ich kam überhaupt nicht drauf, was die da jetzt eigentlich meinen. War total das Bunhai. Ja. Und danach kannst du ins Bunhai gehen. Nee, tatsächlich noch nicht. Das ist verboten da in Haithabu. Genau. Ja. Okay. Ja, muss ich mal machen. So. Läuft. Einen anderen Tweet haben wir bekommen von unserem Hörer Halfbrain, alias der Jürgen, ja, 82 bei Twitter. Der hat nämlich im Elektrofachmarkt seines Vertrauens die unglaubliche Sharkbox gefunden und ein Foto davon geschickt. Denn er hat den Eindruck, dass er vielleicht der ein oder andere Film umbenannt wurde. Unter anderem ist auf dem Cover zu sehen, auf dem Inhaltsverzeichnis, Haisturm 1 bis 5 mit Ian Ziering und Tara Reid. Dann das dreiköpfige Haimonster mit Danny Trejo. Und ich hoffe, Megalodon, du hast sie gekauft, gegen den Riesenroboter. 82. Ja. Weil das ist ja wohl ein Relikt für die Ewigkeit. Es muss ja auch ein Einzelstück sein, weil ganz ehrlich, sonst wüssten wir davon. Das allerdings. Ja, wir übersetzen das alles. Ja, das stimmt. Das hält ja keiner dumm eigentlich. Aber ja, vielen Dank. Das ist dann sehr, haben wir noch sehr cool. Bekommen von Twitter-User Schneider. Den Tweet verlinken wir euch einfach in den Shownotes. Da könnt ihr euch das Bild selber angucken. Er hat uns ein schönes Kunstwerk mit dem Titel How to Survive Shark Attack geschrieben, er muss zukommen lassen. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Malerei von Schiffbrüchigen, die sich mit einer Knarre gegen einen Hai. Wir kaufen die Dinger hier mal eins. Sieht ganz schön aus, ne? Ja. Ja, verlinken wir auch. Richtig. Naja. Denn wir wissen, in der Kunstszene herrscht kein Haitabu. Das kommt jetzt, glaube ich, noch häufiger, fürchte ich. Und das sieht wirklich großartig aus. Herrlich. Ja, eben. Genau, es muss ja auch einfach viel mehr Haikunst geben. Da wäre ich schon sehr dafür, dass wir das auch mal gezielt sammeln. Yeah. Denn das Los ist geht's. Ja. An den traumhaften Ständen der kleinen puerto-ricanischen Insel Palomino verschwinden ein Modedesigner mit seinen drei Models und dem Kapitän einer Yacht spurlos. Nur der Fotoapparat des Designers wird gefunden. Dann lass uns gleich starten mit unserem heutigen ein Film. Es geht um Five-Headed Shark Attack Dies mit dem fantastischen Untertitel You Can't Survive an, dass die Hai-Mutation nun möglichst lebendig eingefangen will, um sie zur Touristenattraktion des Aquariums zu machen. Doch der Blutdurst des Monsters ist unermesslich und es fordert ein Opfer nach dem anderen. Übrigens ein inhaltlicher und ein Rechtschreibfehler. Ja, aber ja, stimmt eigentlich. Ja. Wie der Klappentext. Ja, gut. Das ist eine gute Quote, finde ich. Das hatten wir schon schlimmer. Nur wenige Zeit später trifft ein Polizeiboot. Ja, wie schon gehört, wir befinden uns auf einer Yacht vor der Küste Polizisten von Puerto Rico, auf der gerade ein Fotoshooting stattfindet oder irgendwas in der Art. An Bord jedenfalls bewegen sich drei Frauen Suche in Bikinis ziemlich eckig vor Kamera. Jemandem, der eine Kamera in der Hand hält und immer sexy, sexy, sexy ruft. Zum Weil er aber kommt nach wenigen Minuten ein vierköpfiger Hai vorbei und erlöst sowohl die Menschen von ihrem Schicksal als auch uns aus dieser Situation. Also tun sie das einzig Richtige, sie fahren ins Labor des Puerto Rico Aquariums, wo gerade die Meeresbiologin Dr. Joost einen Fisch zitiert und sich über das viele Plastik in seinem Magen und in den Weltmeeren auslässt. In einem Nebenraum befragen die Polizisten Dr. Joost. Diese Kamera fand ich auf dem Boot, von dem sie verschwanden. Wir glauben, es ist ein großer Weißer. Moment mal, große Weiße töten doch keine Menschen auf Booten. Es Als nächstes fliegen Diskussion sie durch Tornados oder was? Und Dr. Joost Chef, Thaddeus Marshall, besteht darauf, dass es solche Tiere nicht geben kann. Sein Gesichtsausdruck sagt jedoch etwas komplett anderes. Kann so ein Hai tatsächlich existieren? Ist er einfach nur ein schlechter Schauspieler oder er weiß irgendwas. Wir haben mehrere Berichte über so einen, Also, was Captain Sterling Sie fragen will, ist... Ist es möglich, dass ein Hai mehr als einen Kopf hat? Was er tatsächlich weiß, ein vierköpfiger Hai wäre ganz schön geeint in seinem Aquarium und deswegen will er den Hai einfangen lassen und natürlich beauftragt er damit Dr. Houston ihre Bande von Anfängerspenden und das hat auch noch eine andere. Sie angekommen, wir alle wissen, ist das Aquarium insolvent und wenn wir wollen, dass es läuft, brauchen wir eine neue Attraktion. Das ist jedoch entweder sehr clever oder die Kameraplatzierung beeindruckend mies, denn obwohl sich ein riesiger vierköpfiger Hai in unmittelbarer Nähe des Bootes befindet, merkt an Bord niemand etwas. Zumindest so lange, bis sich ausgerechnet der einzige schwarze Student der Crew ein bisschen zu weit über die Reling beugt. Zack ist die Gruppe um einen Kopf kleiner, denn der Hai verputzt ihn kurzerhand. Tief getroffen fahren sie mit dem Boot zurück in den Hafen. Wir sind vom Aquarium. Wir kommen zurück. Wir hatten einen Unfall. Eine Todesfolge. Dort im Hafen befragt die Polizei alle Teilnehmer dieser kleinen Expedition. Die meisten stehen noch völlig unter Schock, aber Aquariumschef Marshall ist schon wieder in der Verfassung für skrupellose Ideen. Er will eine weitere Fangfahrt und zwar mit demselben Team und demselben Konzept. Während Dr. Joost ihn zurechtweist, berät die Polizei noch darüber, ob vielleicht der Strand der Insel gesperrt werden müsste. Jedenfalls soll eine Belohnung auf den Tod des Hais ausgesetzt werden. Marshall versucht nochmal, seine Leute zu einer weiteren Fangfahrt zu motivieren. Seht es als diesmal holt sich die Bande professionelle Hilfe. Red heißt der Kapitän, der offenbar grundsätzliche Erfahrung im Umgang mit Haien und ähnlichen Tieren. Erhalte dir die einmalige Chance, ihm geht es zwar wesentlich ums Geld, aber er wird dann da kleinlich sein. Na gut. Während alle in Reds Boot rausfahren, marodiert der Hai weiter um die Insel. Na gut. Trifft ein Buckelwal und verfolgt ein Ausflugboot bis in den Hafen. Eigentlich die Chance für unsere Protagonisten, aber das Biest ist offenbar noch schlauer. Wo ist er? Kann ihn jemand von euch sehen? Wo ist er? Nicht zu sehen. Er kommt! Er kommt! Oh mein Gott! Schießt! Am Ende stirbt, wer hätte das auch erwarten können, am Ende stirbt wieder eine Studentin, aber immerhin haben sie einen Peilsender Zum per Glück Harpune am Hai anbringen können. Denn so kann vielleicht das hängt das zusammen, Service vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls wächst dem Hai ein fünfter Kopf aus seiner Schwanzflosse. Schöne Menschenflossen, gekonnt durch die Wellen, am Strand führt eine Fernsehreporterin ein Interview. Denken aber und dieses wunderbare alle, Festival voller Spaß sein. Und guter Laune hey Leute. Geht natürlich nicht ohne das größte Partier. Ich denke, er ist tot. Allen. Der Hai ist gemeint. Dass er und mit einer Harpune im Herzen überlebt, ist auszuschließen, oder? Also werde ich die Strände nicht zu schließen brauchen, richtig? Im Aquariumslabor hat Frau Doktor eine Idee und sie guckt sich Delfin-Videos an, sehr zur Überraschung aller anderen. Aber jeder, der About a Boy gesehen hat, der weiß, Delfine können Haie töten. Mit ihrer Nase. Und das will sich Dr. Joost zunutze machen und sie entwickelt einen Plan, der so unglaublich kompliziert ist, dass er direkt mehrmals erklärt werden muss. Und wir erklären den Plan auch nochmal. Schade, dass wir keine Gruppe trainierter Delfine da haben. Ja, aber wir haben noch etwas viel Besseres. In eine Bucht locken und ihn dort mit einem Köder wir haben Lautsprecher. Töten. Dabei wollen Sie damit sie sagen, wir nutzen Delfinlaute, um den Hai zu vertreiben? 20 ohne Scheiß, Leute. Sie hat recht. Den Hai leben. Haie. hassen Delfine. Die mögen süß aussehen, aber du willst dich nicht mit ihnen anlegen. Dann legen wir also die Lautsprecher aus und isolieren ihn damit? Der Peilsender hilft bei der Jagd leider mal so gar nicht, denn der Hai ist clever. Er versteckt sich, weicht aus und frisst unbeeindruckt von dem ganzen Aufwand. In zwei Teams aus Wissenschaftlern und Polizei suchen sie nun den Hai, auch die Ruderanlage, obwohl der einen Peilsender trägt und eigentlich nicht so schwer aufzuziehen. Mit den Delfingeräuschen lässt er sich zumindest vertreiben. Der Küstenschiffsverkehr ist eingestellt, die Strände sind gesperrt, die Lautsprecher sind ausgebracht und der Köder ist vorbereitet. Die Musik wird dramatischer, also es scheint zu klappen. Warte, Red. Was? Der Hai, er dreht ab. Was meinst du damit? Wo ist er denn jetzt? Aber das ergibt doch keinen Sinn. Er sollte in die Falle schwimmen. Kate, geh runter und hilf denen, ja? Kontrollier nochmal die Lautsprecher. Halt die Augen offen und sag mir, was du siehst, ja? Irgendwann schnallen sie es dann doch noch. Der Peilsender ist weg. An Bord gibt es keine Anzeige mehr, das Sonar hilft auch nicht und es gibt kaum noch Hoffnung, als das Biest Red noch auftaucht und sich den Köder schnappt. Red drückt auf den Auslöser, Explosion, alles ist voller Blut und Gedärm, der will nämlich den Hai höchstpersönlich war nur mit Reiner bloßen Händen töten, der sich den Köder ob das klappt. Hat. Und bevor irgendwer etwas tun kann, demoliert unser fünfköpfiger Freund die Ruderanlage des Bootes. Da bleibt jetzt nur noch durchhalten und auf Hilfe warten, aber die kommt dank Gevatter Hai nicht an, denn das Vieh pflückt noch einen Rettungshubschrauber der Küstenwache aus der Luft. Ja, die gibt nicht viel her. Ja, klar, weil die Idee ist ja schon längst ausgelaugt quasi. So. Also ganz ehrlich, das auch. Wofür fünf Köpfe? Also nur für die, genau, nur für also die Anfangsszene. Ich habe da halt ein paar Sachen einfach weggelassen, weil Leute die Handlung, stehen, die das bisschen Handlung, was Köpfe, wir haben, nicht vorangebracht haben. Genau, nee, das ist also auch völliger Quatsch. Also das, also wie auch schon der letzte, fragen, der dreiköpfige Hai, das war eher lame, oder nicht? Ja, ja. Das ist sehr praktisch, ja. Ja, und da war der Hai noch ein vierköpfiger, ja eben. Mhm. Ja. Naja, bitte. Für dich und dein anderes Podcast. Völlig unheblich. Also ich frage mich die ganze Zeit, also der fünfte Kopf ersetzt ja die Schwanzflosse. Sonst mit so einem sehr abgefahrenen Morph-Effekt, das sieht ja noch einigermaßen okay aus. Das habe ich mir hier auch in Großbuchstaben aufgeschrieben, Schwanzmetamorphose ist eigentlich auch ein schöner Folgentitel. Aber ja, genau. Aber ich frage mich halt auch, weißt du, dann der Hai muss ja auch irgendwie schwimmen. Wir wissen, Haie müssen sich bewegen, damit sie atmen können, damit sie müssen auch in die richtige Richtung schwimmen. Genau. Und wenn du jetzt also statt Schwanzflosse genau dasselbe habe ich mir auch aufgeschrieben. Erstens schwimmt wenn ich, dieser Kopf also mich ja würde immer das Kopf ja auch ziemlich nerven, wenn ich müsste eigentlich zum Antrieb immer wieder hin und her schwenken müsste. Und zweitens, dann würde ich auch sagen, Leute, geht das wenn nicht, der Hai könnt ihr nicht mal mit seiner Schwanzflosse, also mit dem, was früher mal Schwanzflosse war und jetzt Haihals ist, ist wahrscheinlich effektiver sogar, weil so, es halt wedelt, weil um vorwärts zu kommen, wird dem er hat original nur einen Zweck und zwar ist es diesen der muss doch ein völliges Helikopter runterbeißen. Schädelhirntrauma haben. Ah nee, auch nicht. Er fliegt da auch hin. Er macht nichts. Ja. Ja? Wo denn? Ja. Das können wir uns da mal irgendwas auf was einigen. Ja, irgendwie sowas. Ja, doch, stimmt. Nee, das macht, nein, noch nicht mal das. Also ich habe eine Szene gesehen, wo der hintere Kopf zugebissen hat. Ja, das stimmt. Ja. Als der falsche Hai sich den Köder schnappt und dann lauter Haibrocken. Ja, das war einfach, glaube ich, nur im Wasser schwimmen. um halt irgendeinen Scheiß zu machen. Um irgendwie fressen die vorderen Köpfe eine ganze Menge auf und etwas lassen sie liegen und da kommt dann nochmal der von hinten. Form relevant. Und greift aber dafür da halten sie her für den fachlichen Fehler auf dem. Das ist das Einzige, woran ich mich jetzt ganz bewusst erinnern kann. Auf der Kamera Rest, angeblich fünf Köpfe sind. Ja, ist halt da. Ja. Naja. Ja. Ja. Und dann ist er niemals der Designer, weil der Designer macht niemals selber die Fotos. Genau. Aber die sehen besser aus als er. Genau, das ist natürlich Quatsch, wie wir wissen. Aber lass uns direkt vorne anfangen bei diesem Yacht-Fotoshooting. Also erstmal ist völlig klar, dieser Typ hat noch nie professionell Fotos gemacht. Das sieht man ihm an. So, weil der man muss ihn lassen. Nee. Es ist ja ein High-Film. Ne? Und so, das ist High-Film das andere. Und vor allem aber er bewegt sich besser als die Models. Elemente. Und ich finde, es wird sich sehr wird sich reichlich Zeit. Die stehen da Bikini so total eckig und die eine und muss in man, dem schwarzen Bikini, muss man die guckt auch die ganze Zeit das so ein bisschen so, weil das schief in die, so in die Filmkamera, Film. Als würde sie sagen, okay, dafür kriege ich jetzt $70 Gage. Ernsthaft? Ja, also, naja, ja doch. Ja, stimmt, die letzten Filme waren eher so. Da, ja. Es war nicht so eine Bikini-Stimmung bei den Leuten. Aber hier, da hat sich ja sogar hier die Frau Doktor nachher ganz das genau, stimmt. Ja, richtig. Das stimmt, ja. Das hat zuletzt auch ein bisschen gefehlt bei den letzten Episoden, die wir hatten. Ne? Kam ein bisschen zu kurz, ja, richtig. Ich meine, ja. Man muss jeden Sonnenstrahl nutzen, das ist ganz klar. Ne? Nee. Aus dramaturgischen Gründen hatte sie auf einmal nur noch ein Bikini genau. an. Also sämtliche Kompetenz über Bord geworfen. Und klar, im Angesicht des ohne Todes auf Jagd nach einem fünfköpfigen Hai möchtest du natürlich ja auch deine Ganzkörperbräune nicht vernachlässigen. Das ist ja wohl klar. Richtig, genau. Vor allen Dingen in den kalten puerto-ricanischen Sommern. Sogar sagen, nie die Sonne scheint. So. Auch wie sie... Ja. Also natürlich gerade wie sie so unter Hai Wasser wieder, die Leute zerfetzen und sich den ein, Körper so teilen. Wie ein Rudeltiger. Eigentlich ganz, fast sagen. Also ganz, das ist ja nicht nur einer, der da so, schreit. So weit. Richtig. Explosion, genau. Naja. Und aber also man kann was, ja nicht was ich allerdings haben, mochte, ja, CGI die Bewegung von dem Hai ist eigentlich ganz diesmal gut. Nicht so scheiße wie erwartet. Ja, also ich fand das fand ich richtig gut, stellenweise, ja. Ja. Also längst nicht alles, aber gar nicht mal schlecht. Ja, ja. Genau, richtig. Naja, das ist aber auch schwer, eben. Ja. Also mit der Flosse quasi. Wobei, ich hatte bei dem, ich muss mal hier kurz. Ja, weil es halt auch ein bescheuerter also, Körper ist. Ein Hai mit vier Köpfen, im Ernst, was soll das? Startet mir wer trifft denn da die Entscheidung? Das ist der Oberkopf. Ich hatte bei dem Hai, immer wenn der aus dem Wasser aufgetaucht war, sofort die Assoziation Handschuh. Ich bin der Kopf der Gang. Ich auch. Also ich hatte immer das Gefühl, hey, Leute, ja genau, dass es halt irgendwie vier Finger sind, die vorne und hinten ist halt der Rest von der Hand. So, das, der Buckelwal ist übrigens auch ganz gut CGI'd. Ja, das ist Quatsch. Wobei ich mich frage, wo kommt der plötzlich her? Ja, genau. Wie aus dem Nichts, direkt vor der Küste. Fetter Buckelwal. Der Oberkopf alleine. Ich dachte, ich bin der Kopf. Ich bin ja nur der Arsch von Dienst, oder was? Aber das waren halt nicht so ein fetter Buckelwal. Also klar schwimmen die auch mal in eine Landgegend rum, aber das ist Riesendinger? Weiß ich nicht. Da musste ich hier an diese Serie denken, die habe ich früher als Kind im Fernsehen gesehen, mit meinen Brüdern. Ich glaube, die lief sogar im ZDF nicht, damals. Nicht, das war so eine, sogar, so eine Unterwasser-Forschungswelt. Und da war so ein Mädel, die halt irgendwie ewig ihre Luft anhalten könnte. Und ihr bester Freund war ein Buckelwal. Mit echten Menschen. Kennst du die noch? Ja. Boah, das muss ich nebenbei googeln. Ja. Das war sogar gar nicht mal so trashig. Das war sogar ernst gemeint. Serie. Boah, das habe ich so oft geguckt. Ocean Girl. Kann das sein? Das ist natürlich ein ziemlich beknackter Name. Ocean Girl. Ja, das ist es. Okay. Nee. Hab eine Menge Mist geguckt als Kind, aber das nicht. Okay. Nie gehört. Mhm. Hm. Tja. Ocean Girl. Klingt auch nicht so schlecht. Ja, allerdings. Wir sehen sie. Ich war übrigens sehr, sehr begeistert von der Ermittlungsarbeit der Wasserpolizei. Also, wir haben die Situation, bevor der Hai angreift das erste Mal, stehen die alle am Heck von dieser Yacht, wo sie eben noch das Fotoshooting gemacht haben, sagen, egal, Hai, guck mal da. Dann kommt der Hai, mir gar nicht direkt aufgefallen, frisst die alle auf, wir sehen diese riesen Blutlache. Die knallrote Blutlache, die ungefähr 2 Quadratmeter groß ist. Und in der nächsten Einstellung fährt das Polizeiboot von hinten an diese Yacht ran, geht längsseits, die Polizisten gehen ans Boot. Überhaupt habe ich die müssen das gesehen haben. Polizisten in solchen Filmen sowieso immer schlecht sind. Geht doch gar nicht. Und habe ich das Gefühl, dass alle Polizeiszenen, also im Büro von Sci-Fi, im selben Büro gemacht wurden. Das ist mir bei diesem Film aufgefallen. Ich habe gesehen, das ist doch das gleiche Studio, das gleiche Büro wie alle anderen. Ist das aufgefallen? Nee, ne? Merkt kein Mensch, ne, eben. Naja, aber... Ja. Genau. Das, ich habe schon 11 Kaffee heute getrunken wegen ein scheiß Sci-Film. Ja. Vielleicht ist das einfach so ein altes Sci-Fi-Büro, was sie nur dafür, die haben halt für alle Filme, die sie produzieren, haben sie ein Büro abgestellt und dann muss dann halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Da bist du John vom Archiv, der muss dann mal kurz raus. Hol den Kaffee, Mann. Nein, ich will nicht, ich bin mitten in einer Sache. Naja. Die Kamera. Ja. Genau. Und ist dir der größte Filmfehler der ganzen Produktion aufgefallen? Naja, ja, okay. Ja. Also, was sagen Sie da? Und zwar, Sie finden ja an Bord, was bleibt ja nur eine Sache übrig, nämlich die Blutlache und diese Spiegelreflexkamera. Okay. Und dann gehen die Polizisten ins Aquarium zu Dr. Joost. Geben ihr ein Smartphone und sagen, ich habe diese Kamera an Bord gefunden. Wenn man das erklären will, könnte man sagen, er hat das Sie Bild sagen natürlich es auch im englischen Original sagen genau, sie es auch. Das, ne? Und, ich habe diese Kamera. Man kann auch sagen, I found this camera. Ja, eindeutig. I found this camera. Das ist kein Übersetzungsfehler. Also ich habe da so eine Kamera gefunden. Nicht um das Bild. Und, also der zeigt dir natürlich das Bild, was da drauf ist, aber er sagt, ich habe diese Kamera gefunden. Wahrscheinlich ist es eher ein Fehler. Also nee, so tiefgründig schätze ich die auch nicht ein. Aha. Die wäre zu teuer gewesen, meinst du? Und der Typ musste dann sein privates Smartphone rausholen. Und das Bild haben sie hinterher drauf gerendert. Glaube ich übrigens wirklich, weil das sieht nicht besonders gut aus. Ja, denke ich mal. Also ich glaube, die haben einfach das Boot mit der Kamera gemietet und konnten sie dann für die Dreharbeiten nicht weiter benutzen. Und genau. Ja, genau. Und keiner hatte eine zu Hause. Ist falsch. Ja. Genau. Ja, 5 drauf. Eben hinten auch. Genau. Und auf der Rückseite ist halt ein Taucher, der von den wegschwimmt. Es gibt da keinen. Ja, allein schon, weil dieses Ding so unscharf war. Aber genau in der Szene, wo wir gerade waren, wo sie das Bild zeigen, zu dem Dr. Ich kenne natürlich Joost, nicht, dass der 4 Köpfe hat. Sagt sie doch auch. Ja. 5 Köpfe? Ich glaube sogar, das Bild. Aber was kommt als nächstes? Als nächstes fliegen sie durch Tornado. Übrigens, das Titelbild von der DVD, das ist komplett falsch. Sehe ich ja gerade erst. Richtig geil. Also sie können sich halt auch erlauben. Ne? Ja, das ist nur eine Illustration. Ja. Ach so, Plastik, ne? Da habe ich sehr gelacht. Schöne Sharknado-Referenz. Ja. Ja, na, eben, genau. Was mir aufgefallen ist, so eine ganz, ganz starke Umweltschutzthematik in dem Film mal wieder, hatten wir auch lange nicht. Und in allen mehrfachköpfigen Hai-Filmen kommt genau das sehr stark zum Tragen. Der Mensch versaut die Natur und die Tiere gehen kaputt daran und das ist alles unsere Schuld. Das, natürlich ist das scheiße. Zieht sich wirklich durch die Serie. Das finde ich. Hier haben sie es einfach genutzt, dass sie da eh so, um zu zeigen, dass das so Meereswissenschaftler hat überhaupt nichts damit zu tun. Mehr wollten sie, glaube ich, nicht. Weil auch hier wieder nicht erklärt wird, wo der Hai herkommt. Auch das zieht sich durch die ganze Serie. Ja, genau. Aber es ist trotzdem immer gut, noch mehrfach zu erzählen, wie scheiße das ist, das Plastik im Meer ist. Stimmt ja auch. Vergiss es. Ich komme später noch zurück. Sorry, ich hab, glaube ich, ein bisschen quer geschrieben hier. Tut mir leid. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Genau. Das war klar, als klar war, dass es nur einen gibt. Ja. Ja, genau. Ja, zum Beispiel die Polizisten, ne? Okay. Ganz ehrlich. Wie unglaublich ist... Ich habe mir aufgeschrieben, der Schwarze stirbt zuerst. Sie guckt über die Reling, um den Hai zu suchen. Wie viel brauchen wir denn da noch? Und natürlich wird sie gefressen. Aber genauso dumm in der Szene ist die Logik mit dem GPS-Tracker. Überhaupt sieht man in dem Film ja sowieso schon mehrere Minuten vorher, welcher von den Idioten gleich stirbt. Das ist die Polizistin, ja genau. Ja. Und so schlau ist doch so ein Hai nicht. Hör mir doch auf. Ja. Ja, ist doch klar. Die schalten sich in Reihe. Nee, und also, der macht es immer, also drei oder vier Mal. Also, du kannst ja irgendwie Thema Funkschatten oder sowas, so aber das glaube ich halt nicht, dass das da in dem Zusammenhang. Ja, das ist das Nächste, genau. Selbst wenn der fünf Köpfe hat, die alle super scharfen Haiverstand haben, das reicht, glaube ich, nicht. Genau, richtig, genau. Ja. Ist das etwas, was nur mir aufgefallen ist, oder gibt es in dem Film, ich habe mir hier aufgeschrieben, gezielte Arscheinstellungen? Also ich hatte den Eindruck, dass das sehr häufig Ärsche im Bild sind. Also zum Beispiel, wenn die Frau eine Reling runtergeht Studentin, oder vom Oberdeck aufs Unterdeck fällt geht, irgendwie kurz über Bord und krabbelt dann irgendwie wieder komplett Boot in den Ausschnitt rein. Und entweder vielleicht stellt sie sich auch einfach nur wahnsinnig dumm an, aber sie hält halt echt lange ihren Arsch in die Kamera. Also ist das wahrscheinlich kein Zufall. Und das ist nicht das Einzige, was mir da aufgefallen ist. Eine von den beiden übrigens. Diese Kate ist das. Diese, die da rumsitzt. Ne? Ich frage mich also bis heute, wofür die dabei ist. Außer um einmal ihre Brüste zu sagen, weil sie trauert die ganze Zeit nur und ist original zu nichts sehr skrupellos. Da würde ich ja eher zu Hause bleiben und mich nicht in Gefahr begeben, wenn ich schon so schlecht drauf bin. Oder was? Genau. Mutmaßlich. Ja. Außerdem müssen sie ja wissen, sie hat ja wahrscheinlich schon genug Hai-Filme gesehen, müssen sie ja wissen, dass der Chef noch irgendwie drauf geht. Tut er doch, oder? Ja, eben. Also gut, sie läuft natürlich Gefahr, dass sie ihren Job verliert. Am Anfang, genau. Wenn ihr da nicht mitfahrt, dann könnt ihr euch von eurer Zukunft verabschieden. Aber dann ist das vielleicht auch grundsätzlich der falsche Job, den die da haben. Könnte man jetzt auch mal sagen. Ja. Genau. Das Interview meinst du? Doch, klar. Nachher mit dem Köder. Ja. Genau. Was ich schön fand bei dem Surf-Festival, steht ja diese Reporterin, die ein offenbar komplett, also ich habe den Eindruck gehabt, dass die beiden da einfach nur rumimprovisieren. Weil die halt einfach so, dieses Interview, die Reporterin und der Supersurfer oder was, und die erzählen einfach irgendwas vor der Kamera. Keine Ahnung, was es sein könnte. Keine Ahnung, entweder ihren Text gar nicht gelernt haben oder es gab keinen. Und dann auf einmal bricht Panik aus, weil der Hai ankommt. Dieselbe Szene war und alle schreien um sie rum, Hai, mit den Leuten raus aus dem Wasser, ein Hai. Hunderte Meter und sie steht und die Polizisten stehen von der Kamera ins Wasser und guckt wieder in die Kamera und sagt, hier anscheinend ist hier irgendwas im Wasser, wir wissen noch nicht, was es ist. Da ist ein Hai, komm aus dem Wasser raus. Die ganze Zeit, hier scheint was im Wasser. Die hören das nicht. Oh Mann, ey. Wie sollen sie das hören? Und das Beste ist an der Szene, selbe Szene, deutlich später, die Polizistin hält immer noch ihre Knarre hoch. Also die hält sie halt irgendwie entweder in Richtung Wasser oder irgendwo hin und die steht da minutenlang so, obwohl der Hai längst weg ist. Das fand ich auch sehr trashig. Nee, natürlich nicht. Können sie ja gar nicht hören. Ja. Er presst sie, ne, was nicht rechtens ist. Und die finden das völlig in Ordnung. Ja. Wenn sie Vertrauen. Konntest du dir erklären, warum der Aquariumschef in keiner Situation irgendwie Gefahr liegt? Also die Polizisten, die sind wirklich nicht ganz auf. Also er schickt seine Leute ins sichere Verderben. Wo der Polizist dann alleine ist, weil sie schlau genug war, sich über die Reling zu beugen. Ja. Und der im Beisein der Polizei zum Teil sogar. Wenn man die Schloss aus dem Wasser guckt, sehr schnell, wenn man es unter Wasser ist, nicht so schnell. Auf jeden Fall ist er irgendwann hinter dem Boot und der ist genau hinter ihm. Also er ist wirklich an der Schiffsschraube, ne? Und er geht ans Ende des Bootes, um so eine Granate abzuwerfen und schleudert die so derbe weit weg. Genau. Aber eingeschnitten wurde es dann so, dass die Granate genau auf den Hai raufpfeffert. Also als hätte sie mit voller Granate gerade ausgeworfen. Aber das hat er nicht. Mhm. Haben sie auf das... ja. Genau. Das haben sie auf jeden Fall gedreht, als ihm noch gesagt wurde, dass der Hai noch voll weit weg ist. Und dann haben sie es aber gemerkt, dass es gar nicht mehr so ist. Aber die Granate fliegt trotzdem nur so 3 Meter. Ne? Also er gibt richtig Vollgas. Genau. Haben sie nachher dann irgendwie gemerkt, so, oh Scheiße, der hat aber viel zu weit. Aber dann vorgespult. Weil das, wenn die Flosse draußen war, war das immer viel zu schnell, fand ich. Überhaupt mit der Geschwindigkeit, das war ein bisschen, war nicht gut gemacht teilweise. Den Eindruck hatte, auch der, in den beiden so Bootverfolgungsszenen hatte ich nicht den Eindruck, dass die Haiflosse CGI ist. Ich hatte eigentlich gedacht, so, das sah für mich aus, als würden sie da irgendwie eine Attrappe hinter dem Boot herziehen. Ja. Aber muss ja. Naja, ich wollte gerade sagen, aber mit 4 Köpfen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Übrigens, vielleicht hat er auch nur eine Lunge, deswegen kann der Kopf hinten überleben. Ja. Nein. Wobei natürlich, glaube ich, vielleicht hier keine Lungen haben, sondern Kiemen, aber gut. Nein. Und so schnell frisst ein Hai den auch nicht auf. Also der war ja jeder Biologe hasst ruckzuck verputzt in 2 Minuten, also auch mit 4 Köpfen nicht. Ich finde ja im Gegensatz zum Hai, denn am Ende hat er Film nicht so trotzdem immer noch einen Magen. Also, der macht zwar irgendwie Spaß, weil er dumm ist, aber er dümpelt eher so vor sich hin. Einzige Ausnahme ist allerdings die... Achso, das kann natürlich sein, ja. Diese Helikopter-Szene, weißt du, wo der plötzlich aus dem Wasser ballert und den Helikopter runterreißt. Aber die Szene kennt man schon aus dem Trailer. Deswegen kommt sie dann nicht so überraschend, leider. Ja gut, aber das mit Ankündigung. Hier ist sie irgendwie ohne Ankündigung, oder? Finde ich. Ja. So. Wobei daraufhin wieder so ein riesiges Logikloch kommt. Nie im Leben würde ein Helikopter ein solches Monster unter Wasser unter sich begraben. Denn so ein Helikopter ist ja doch recht leicht gebaut und voller Hohlräume und überhaupt. Bis der untergeht, ist der Hai ja längst weg. Ja. Und die kennst du auch schon aus 3 anderen Filmen. Ja, genau. Mhm, genau, das ist ziemlich überraschend, ja, genau. Aber so schnell geht doch so ein Helikopter nicht unter. Alter, das war dumm. Ja. Genau. Richtig, gerade so ein cleverer Hai. Oder er hatte wieder den Drang, sich darunter zu verstecken und hat dann gemerkt, oh Scheiße, klemm ich fest jetzt. Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Das ist, kann ja gar nicht sein. Ja. Ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, was ich einfach witzig fand, völlig zusammenhanglos. Also ich glaube, es war in der Szene, als schon auf beiden Booten die Schiffsschraube kaputt war und sie schon beide manövrierunfähig war. Dann sagt Red den hervorragenden Satz, wir müssen durchhalten, also los. Das fand ich irgendwie total bescheuert. Ganz, das ist auch im Original Fehler, nicht besser. Der sich durch die ganze Filmwelt zieht. Und dann ziehen sie halt überall Knarren raus aus sämtlichen Ecken und Enden können des sofort Schiffes, damit umgehen. Holen sie irgendwie Schusswaffen. So ein Gewehr, was die eine da in die Hand nimmt und sagt, wie geht das ja auch hier drauf, drücken? Was das Zeug hält. Das hat richtig gar nicht Rückstoß. Gefragt, so, Das würde ihr sofort den BH eigentlich. Aber normalerweise. Das, sie steht einfach nur und oder so eine Pistole. Und puff, puff, weißt du? Ja. Ja, mehr hatte sie ja nicht mehr an. Es muss einen riesen blauen Fleck geben. Können wenn sofort dann so hell genau, wissen, wie das. Ja. Ja. Ja. Das stimmt. Den BH von der Brust pfeffern, Alter. Nee, mehr hatte sie nicht an. Nee, das stimmt schon. Ja. Ja. Mhm. Also das ist, ich war ja beim Bund, ich habe ja gedient und wir hatten das, dieses G3-Gewehr, dieses alte, und da haben sie uns dann schon gezeigt, also wenn wir jetzt dann, wir gehen jetzt auf die Schießbahn, dann müsst ihr alle mal rumballern, auch mit richtiger, echter Munition und drückt euch gefälligst das Gewehr super duper fest an die Schulter, damit der Rückstoß nicht ganz so schlimm wird und nicht ganz so weh tut, es tut trotzdem furchtbar weh. Und du bist echt schlimm überrascht, wie doll dieses Gewehr auf dich einprügelt, wenn du abdrückst. Und es gab natürlich so ein paar Spezialisten, die da nicht dran gedacht haben. Naja. Und die irgendwie so 1,5 bis 2 Zentimeter Abstand zwischen dem Gewehrkolben und ihrer Schulter hatten. Ich habe diese Erfahrung ausgelassen in meinem Leben, aber die hatten, ich kann es mir nicht vorstellen. Nächsten Tag beim Duschen, wenn alles nach Plan geht, werde ich niemals so unfassbar großen blauen Fleck an der Schulter. Der wirklich, wirklich schlimm aussah. Also das ist nicht einfach nur so ein blauer Fleck, wie ich stoße mich mal an der Tischkante, sondern der schilderte in allen Farben des Regenbogens. Das kann natürlich sein, das wäre aber so mein und Lebenstraum. Und tat auch höllisch weh. Tage später noch. Ja. Ich bin live dabei! Ist auch besser im Zweifel. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Und das erste ist, diese Kate, diese nutzlose Kate. Es sei denn, du bist irgendwann auf einem manövrierunfähigen Ausflugsboot gefangen und ist Freund, mit einem Buddy, was auch immer, Hai springt hinterher, um sich zu retten. Sogar. Erstens können sie selber wieder ranschwimmen, tut sie dann ja auch, aber egal. Und dann brauchen sie original 40 Sekunden, um zum Boot zurückschwimmen. Ja. Ernsthaft? Weil das Boot bewegt sich nicht. Wo kommen die denn ganz her? Also das ist so, als wären sie mega weit weg und schwimmen dann so schnell, sie können zum... Die sind einen Meter von, der springt einfach nur einen Meter neben dem Boot da rein. Das ist total bescheuert. Das ist total bescheuert. Ja. Ja. Und dann würde ich gerne noch mit dir diskutieren. Die Idee mit den Delfingeräuschen, stimmt das? Ja. Nee. Die sind einfach sehr langsame Schwimmer. Das sind sehr langsame Schwimmer. Das ist echt bescheuert, das stimmt. Na? Mhm. Also, weil das ich weiß würde nicht, nämlich Haie sämtliche Haifilme für immer durch, reproduzieren. Mit oder Flucht ruinieren, auf Delfingeräusche ja reagieren. Aber es gibt tatsächlich Berichte, läuft an Land, dass einfach so ein Delfine Delfin Haie mit ihrer, Schnauze sehr schwer verletzen können. Und ich weiß aber nicht, ob die abdrehen, die Haie, nur weil sie einen Delfin hören, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ja. Ja, richtig. Ja. Na ja. Das stimmt. Genau. Ja. Müsste also ich denke Server auch, es würde tatsächlich im echten Leben auch eine gewisse Hai-Problematik an beliebten südafrikanischen und australischen Surferstränden durchaus verändern, wenn das funktionieren würde. Ne? Hätten sie halt so einen Flipper-Angriffsgesang auf Tasche und würden den dann halt aus dem Korallenriff abspielen. Also, war noch nicht so oft tauchen. Also es, genau. Genau. Mit diesen wie sie auch die Lautsprecher verpacken. Ne? Also die sollten eigentlich schon wasserdicht sein. Und zusätzlich haben sie die nochmal in Tauchbeutel reingetan. Was gibt's wasserdichte Tauchbeutel? Nee. Keine Ahnung vom Tauchen. Ich fand's. Ja. Ich sah auf jeden Fall aus wie so ein. Das ist einfach so hier diese Melitta mit dem Zip. Vorhersehbar. Und einfach und irgendwie. Das war so meine Assoziation. Es wäre halt cool, wenn da noch was Abgefahrenes passiert, so. Oder das ist ganz ein bisschen schwer. Das Ende fand passiert, ich. Was auch immer da passiert. Ziemlich albern. Aber es hatte auch was. Ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach super unspektakulär und war froh, dass es vorbei war irgendwie. Ja. Ja. Das ist nicht zu Ende gedacht. Ja, ist schon richtig. Hm. Ja. Hm. Ja. Ja, genau. Das ist also der ganze Film, also nimmt halt von vornherein nicht so richtig viel Fahrt auf, finde ich. Er ist einfach sehr behäbig erzählt. Und so, ja, haben einen schönen High-Effekt da, das ist ganz prima, aber dabei bleibt es halt auch. Also ich glaube, die haben bei Asylum Geld entweder für gute Effekte oder für eine halbwegs anständige Story. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, das sagen wir. Obwohl das scheint echt das teuerste Film zu sein. Ja. Ja, genau. Mhm. FSK 16 ist das Ding. 89 Minuten Spielzeit, kommt einem aber vor wie 2 Stunden. Kann man mal machen. Das sagen wir viel zu selten. Da wird mir ja kalt. Oh Gott, da schüttelt es mich. Na, es gibt einige Labels, die darauf bestehen, dass wir da nochmal darauf hinweisen, dass wir dann auch das Label nennen und bei der Firma, die das die Sci-Fi-Filme in Deutschland vertreibt, da ist das zum Glück nicht so. Ja. Also die haben noch nicht mal eine Homepage oder so. Gut, ja, meinetwegen. Sagen Sie keine AOL-Adresse für die ganze Firma. Sagen Sie keine Trash-Mail haben oder so. Kennst du die, ja, ne? Ja. Trashmail ist ein. Ja, man wundert sich. Gibt auch andere Begriffe. Aber scheint zu funktionieren. Ne? Braucht im Prinzip ein Anbieter. Muss halt nicht unbedingt so eine große Auswirkung. Eine E-Mail-Adresse. Gar nicht schlecht. Nehmen kann, das ist sehr sympathisch. Mit der du dich wo irgendwo anmelden kannst und das ist dann einfach, das landet im Nirgendwo. So. Nur damit aus du dich irgendwo registrieren kannst, sicherlich wo du nicht, aber runterladen willst oder keine Ahnung was. Genau, richtig. Trashmail? Was? Wie? Ja. Ach, wow. Sowas. Das hat ja nicht ja mal versucht, das zu verschleiern. Ja. I don't read emails at this. Genau. Ich hatte mal so eine Adresse, die gab es auch wirklich. Die hatte ich dann halt für genau solche Sachen im Einsatz, wo ich wusste, dass ich da dann mit Spam leben muss. Das war dann itsafake@hotmail.com. Ich krieg kein Spam. So. Und ich bin auch. Ich sag mal, bewusst genug, um bei Newslettern die auf Abbestellen zu klicken. Genau. Großartig, dass das im Internet recht steht, dass jeder einen Link betrifft. Oder bei die Fische und sagen, was los ist. Ich kriege nur relevante E-Mails. Also ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Es, wenn man nicht bei web.de oder so ist, dann. Naja. Gut. Ja. Leicht abgeschweift. Genau. Ja, stimmt. Ja. voll ja, okay. So. Ja, es ist, wie es ist. Ja, mein Gott, warum nicht? Wir haben die Zeit. Wer wird denn da klein nicht sein? Nein, das ist alles prima. Wir wollten noch nur sprechen über Shark News. Ich hätte nämlich einen fantastischen Dienst, da hat jemand mal mitgezählt, wie viele Haie, Menschen und Kühe in den Sharknado-Filmen umgekommen sind. Außerdem gibt es ein Lebenszeichen vom Sky ein Schaubild, Set, eine Infografik, wonach Sharknado 3 der blutigste aller Filme war und Teil 4 der mit den wenigsten Toten. Wir haben wir auf Twitter geteilt den Tweet dazu. Und wie sich rausstellt, gibt es das Ganze auch als interaktive Grafik. Auch den Link stellen wir euch mit in die Shownotes. Das ist echt großartig. Ja, keine Ahnung. Das war vor kurzem, ne? Mhm. Ja. Ja, das, also ich hatte ja mal eine E-Mail-Anfrage geschickt wegen Rechten, dass wir das gerne vorstellen würden, das Ding. Und da kam also zurück, dass sie noch nicht ganz fertig sind. Und tatsächlich ist auch dieses Foto, was wir da geteilt haben, da steht auch bei, dass es so der Drehschluss war. Oder eine der letzten Einstellungen, die sie gedreht haben. Und dann soll das Ding. Genau, das ist noch nicht so lange her, ein paar Tage. Hör auf. Jetzt soll der im Frühjahr, glaube ich, in Deutschland rauskommen und geil. Dann auch von Sony in den Handel gebracht werden. Sicher, oder dass so. Wenn das von also Sony vertrieben wird, dass wir das bekommen, weil wir hatten ja schon mal hier auch mal was RTL-Produktion da. Dass wir uns nicht selber darum kümmern müssen, welche O-Töne wir jetzt rausschneiden, sondern da wird uns unter Umständen, so machen das die großen Firmen, gibt es dann schon ein fertiges O-Ton-Paket zum Download. Mal gucken, ob wir da drankommen. Ja, ganz aufregend. Ja, ja. Das wird ganz aufregend. Ja, also das, die haben natürlich grundsätzlich ein Interesse daran, ihren Film bekannt zu machen. Aber diese Presskits, die werden in der Regel irgendwie, es gibt sie kostenlos zum Download, um die Hürde, sich dafür registrieren zu lassen, dass man da rankommt, die ist vergleichsweise hoch, da musst du schon eine gewisse Relevanz mitbringen. Aber da müssen wir, werde ich einfach mal die Presseabteilung anrufen, dann werden wir mal gucken, was da geht und was nicht, und dann müssen wir uns überraschen lassen. Ne? Im Zweifelsfall läuft es dann darauf hinaus, dass wir mal wieder ein kleines Hörspiel veranstalten müssen. Genau. Eben. Ja. Kalkhöfe. Genau. Das war eine sehr aufwendige Produktion. Kalkhöfe. Ja, erzähl weiter. Nein, war es nicht, aber. Gut, dann haben wir noch gesehen, dass also in Sharknado 5 gibt es ja das Tele 5 News Center, wo Kalkhöfe und Rütten die Sharknado-Nachrichten verlesen und im Hintergrund auf ganz vielen, ja, so heißt er in Wirklichkeit. Genau. Auf ganz vielen kleinen Bildschirmen im Hintergrund laufen verschiedene Filmchen ab, wo deutsche Promis ihren Cameo-Auftritt haben. Unter anderem auch irgendwie Markus Lanz und Joko und Klaas sind dabei, Tim Melzer und so weiter und so fort. Und einige von diesen Cameo-Auftritten hat Schläferz jetzt veröffentlicht. Wir werden da mal die Links raussuchen. Es gibt leider irgendwie keinen Hashtag dafür oder so. So eine Sammelseite. Aber das suchen wir euch raus und verlinken das alles in den Shownotes, denn das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, was mir überhaupt nicht klar war, wenn Lanz auf diesem kleinen Bildschirm da rumhampelt und sich mit Ingrid van Bergen und man sieht nur, dass er den Hai in der Hand hat, der Markus Lanz, aber nicht, was sie reden. Aber klar, damit es authentisch wird. Dann unterhalten sie sich, haben so einen kleinen Plastikhai, und natürlich müssen die dann halt auch wirklich reden und die erzählen dann halt irgendeinen Quatsch. Ist der mit Tim Melzer auch dabei, ja, ne? Wo er diesen riesigen. Fast ein bisschen sehenswert. Und es ist sehr schade, dass das nicht im Film zu hören war, sondern dass er nur einfach die kleine Stummfilm-Variante hinten im Bildschirmregal dann gewesen. Genau. Richtig. Und genau diese Filme, die stehen jetzt online bei YouTube und das ist sehr, sehr witzig. Ja, ich glaube ja. Genau, den größten Fisch. Nee, ist nicht. Und dann muss ich eine Frage loswerden, weil ich auch über einen Tweet gestolpert bin. Und zwar hat jemand den Regisseur von Sharknado 5, Jason Ferrante, angeschrieben bei Twitter, dass jemand namens Clay bitte beim nächsten Mal, beim Teil 6 nicht sterben darf. So, und jetzt antwortet der Regisseur, dass technisch gesehen die ganze Welt zerstört worden ist am Ende von Teil 5. Also jeder außer Finn. Also, ich meine, er wandert durch die ganze Welt und. War dir das klar? Ich glaube, durch die ganze Welt Finn sozusagen wandern, der letzte Überlebende. Ist doch schon quasi ein Zeichen dafür. Mir nehme ich nicht. Damit wollen sie zeigen, dass er alleine in der Welt ist. Nee. Also er läuft da ja in Mönchskluft mit der zerfetzten April, den Einzelteilen von ihr, im Rucksack durch die Wüste. Er sagt ja was über Clay. Das ist aber Clay, das war mir nicht klar, dass da außer ihm sonst keiner überlebt hat. Ich nämlich auch nicht so richtig. Okay, witzige Geschichte. Aber. Wenn ich den Namen lese, Clay Aiken, dann. Ach so, dass er der Letzte ist. Da muss ich an irgendwas denken. Ach und ich so. Hatte gehofft, dass ich bis jetzt noch darauf komme. Na gut, wir haben wieder was gelernt. Habe ich vielleicht auch einfach nicht. Aber ich komme nicht drauf. Clay Aiken, das ist ein. Entweder das ist Family Guy oder irgendein Hörspiel. Scheiße. Also auf jeden Fall in O-Ton irgendwas. Tut mir leid. Ich hatte gehofft, es kommt drauf, aber Clay Aiken ist wohl irgendein. Keine Ahnung. Aber der spielt, glaube ich, diesen. Den Wissenschaftler da im Headquarter da in England, in London. Hm. Tja. Tut mir leid. Ich hatte gehofft, ich komme noch drauf. Na, egal. Ja. Okay. Also ich gucke mir auch gerade sein Foto auf seinem Twitter-Profil an, aber das sagt mir überhaupt nichts, da klingelt gar nichts bei ihm. Ja. Keine Ahnung. Weiß gar nicht, Moment mal. Mach wenn, du doch Weihnachten, noch drauf kommen, ich mach Silvester. Wie wär's damit? Aber jetzt geht's ums Fernsehgucken, die High-Alarm-TV-Vorschau. Und wann immer wir gesagt haben, es ist die größte TV-Vorschau in der High-Podcast-Welt, können wir jetzt sagen, war es bisher nicht, denn diesmal wird es richtig lang. Ich mache mal schnell das Free-TV und dann gehe ich runter. Na? Oh Gott, ja, das geht auch. Gut, gucken wir also auf die Weihnachtstage und zwar chronologisch mal sortiert. Im Pay-TV geht es los am 21.12. um 20.15 Uhr, am 23.12. um 11.20 Uhr. Dann 28.12. 3.45 Uhr auf Sci-Fi Empire of the Sharks. Dann haben wir den 22.12. 3.10 Uhr. Heiligabend 4.55 Uhr morgens. Sci-Fi Planet of the Sharks. Und dann der 23.12. morgens um 4.20 Uhr auf Sci-Fi Megashark vs. Colossus. Und um 5.55 Uhr. So wie ich am ersten Feiertag cool, um 4.45 Uhr so jeweils morgens auf Sci-Fi Five-Headed Shark. Dann kommt in der Chronologie das Free-TV, 23.12. 20.15 Uhr, erster Feiertag 16.35 Uhr auf Tele 5 Ice Sharks und nochmal 23.12. 22 Uhr und Heiligabend 1.25 Uhr auch auf Tele 5 Snow Sharks. Ich habe mir auch überlegt, passt natürlich schön. Wir machen es ja immer so, dass wir den chronologisch ersten aufschreiben und dann die Wiederholung des Films aneinander rein. Das könnte jeden Film nur einmal sagen. Aber ich möchte so, ganz genau. Jetzt kommt und ich möchte jetzt aber da gehe ich runter und mache schon mal. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie eine kleine Lasagne. Mit der so, Gefahr, dass ich einige Filme doppelt und bis ich damit fertig bin, aber es ist einfach so beeindruckend, was man ab dem 30.12. morgens auf Sci-Fi sehen kann. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt. Nein, natürlich, deswegen sage ich es auch jetzt, das kann ich nicht. So wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe. Süchtig aus, immer Sci-Fi. Ja. Es geht los am 30.12. um 6.50 Uhr. Man sollte sich einen Katheter legen, mehrere Pizzen bestellen und eine Palette Hansa Dosenbier neben dem Sofa haben, denn es geht los. 6.50 Uhr am 30.12. 90210 Beverly Hills Shark Attack. Ich glaube, du brauchst es nicht immer dazu sagen, das ist alles genug, immer Sci-Fi. Ja. Um 8.05 Uhr Ice Sharks. Um 9.30 Uhr Shark Shock, den wir noch nicht besprochen haben. Das ist ja auch hier Trailer Park Shark. Genau, danke. Um 10.55 Uhr Summer Shark Attack. Um 12.45 Uhr Sharknado. Um 14.15 Uhr Sharknado 2. 15.45 Uhr, yes. Es wird ein Trend raus, Sharknado 3. Um 17.15 Uhr Sharknado 4. Und um 18.45 Uhr, Jörn, Sharknado 5. Unglaublich. Dann kurze Ruhepause von ungefähr der Länge eines Filmes. Um 23.30 Uhr gibt es noch Three-Headed Shark Attack. Dann sind wir am Silvestertag, 31.12.2017. Man soll das Jahr ja gut beenden. 2.50 Uhr Zombie Shark. 1 Uhr. Das kann nicht sein. Ach, ist doch keine Pause. Guck mal, ist doch keine Pause. Um 1 Uhr ist 500 Shark Attack, um 2.50 Uhr Zombie Shark, um 4.15 Uhr Empire of the Sharks, um 5.40 Uhr Planet of the Sharks, um 7.10 Uhr Three-Headed Shark Attack, gefolgt von 8.40 Uhr Five-Headed Shark Attack, um 10.10 Uhr Zombie Shark, um 11.35 Uhr 90210 Shark Attack in Beverly Hills, um 12.50 Uhr Shark Shock, um 14.15 Uhr Summer Shark Attack. Ich muss kurz was trinken. Um 17.15 Uhr Empire of the Sharks. 18.45 Uhr Planet of the Sharks. Um 23.30 Uhr Sharknado, der Rheinfeier-Film. Neujahr, 0.55 Uhr Sharknado 2. 2.25 Uhr Sharknado 3. 3.50 Uhr Sharknado 4. 5.15 Uhr Sharknado 5. Und dann gönnt man sich einen Tag, zwei Tage Ruhe. zündet viel zu spät Böller an. Alle beschweren sich, was mit dir los ist. 3.1. 5.50 Uhr 90210 Shark Attack in Beverly Hills. 4.1. 5.40 Uhr Zombie Shark. Das war's. Ist das unglaublich, oder was? Ich habe auch eben hier diese Liste habe ich mit dem Windows hier Snipping Tool so einen Screenshot Stunden gemacht fast. Und die per WhatsApp an meine Freunde geschickt und mit dem Kommentar: Neujahr schon was vor? Weil da kannst du Wahnsinn. Einfach mal, man müsste das mal Wahnsinn. Ausrechnen. Das sind, Wahnsinn, das ist ein, total irre. Zwei. Es sind auf jeden Fall schon mal 48 Stunden am Stück High-Filme auf Cypher. Ja. 30.12.56 ja. bis 1.1. circa 7 Uhr. Das ist schon krass. 3, 4, 5, 6, 7 Uhr. 1, 2, 3, 4. Ja. 29 Filme. Ja, super. Na gut, zwei davon, was derselbe ist. Also die. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viele distinkte Filme das jetzt sind. Also wie viele eins, also wie sagt man das? Das ist richtig gut. Ja, genau, ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich 12, 13, 14 so. Aber trotzdem, hallo. Wahnsinn. Und nur einen davon haben wir noch nicht besprochen. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Echt. Ja, ja, nur das eine Mal mit Gestensteuerung und das andere Mal mit, keine Ahnung. Das finde ich krass. Achso, das unterschiedlich. Also ne? Frohe Weihnachten. Ja, müssen wir jetzt ja. nochmal. Ja, sowas ungefähr. Wobei Planet of the Sharks und Empire of the Sharks im Prinzip ja der gleiche Film ist. Ich auch. Genau. Wahnsinn. Sehr. Schwimmt nicht so weit raus. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wir freuen uns. Bis dann. Genau. Und Happy New Year. Tschüss. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war auch schon die letzte Folge High Alarm Podcast in 2017. Ich freue mich sehr drauf auf den Jahreswechsel. Auch ohne, dass ich Sci-Fi-Kunde bin. Das wird ganz großartig werden. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.